Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 574 an Schiller. Ihr Brief kam mir gestern sehr spät zu und ich antworte heute, um diese Kommunikation wieder zustande zu bringen. Ich freue mich, dass dieser Winter überhaupt Ihnen günstig war, da er sich so schlecht gegen mich betrug. Es ist keine Frage, dass wir zusammen in manchem Sinne vorwärts gekommen sind, und ich hoffe, die gute Jahreszeit wird uns die Stimmung geben, um es auch praktisch zeigen zu können. Körners Brief kommt mir wunderbar vor, wie überhaupt alles Individuelle so wunderbar ist. Es weiß sich kein Mensch weder in sich selbst noch in andere zu finden und muss sich eben sein Spinnengewebe selbst machen, aus dessen Mitte er wirkt. Das alles weist mich immer mehr auf meine poetische Natur zurück. Man befriedigt bei dichterischen Arbeiten sich selbst am meisten und hat noch dadurch den besten Zusammenhang mit andern. Wegen Wallensteins Lager will ich eine strenge Untersuchung anstellen lassen. Ihre Vermutung scheint mir nur allzu gegründet. In diesen glorreichen Zeiten, wo die Vernunft ihr erhabenes Regiment ausbreitet, hat man sich täglich von den würdigsten Männern eine Infamie oder Absurdität zu gewärtigen. Ich betreibe nun meine hiesigen Geschäfte und Angelegenheiten, so dass ich mich dadurch auf die nächste Zeit frei mache. Übrigens bin ich vom schlimmsten Humor, der sich auch wohl nicht verbessern wird, bis irgendeine Arbeit von Bedeutung wieder gelungen sein wird. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau und seien Sie recht fleißig. Was mich betrifft, so sehe ich voraus, dass ich keine zufriedene Stunde haben werde, bis ich mich wieder in Ihrer Nähe befinde, um auf eine erwünschte Weise tätig sein zu können. Auf den Sommer muss ich mir was erfinden, es sei, was es will, um mir eine gewisse Heiterkeit wiederzugeben, die ich in der schlimmen Jahreszeit ganz vermisste. Weimar, am 3. März 1799. Geht.